Diskussion. Die globale Erwärmung ist ein Humbug. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, indem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, er, sie, wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Ursachen des Klimawandels. Positive und negative Folgen. Rolle der Politiker und der Wissenschaftler. Kosten für Gegenmaßnahmen. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Nein, der Klimawandel ist kein Humbug. Es ist eine todernste Sache. Man redet nur leider so viel darüber, dass Menschen nicht mehr zuhören. Trotzdem. Die Klimaerwärmung wird in den kommenden Jahrzehnten unwiderruflich eintreten. Es erwärmen sich sowohl die Meere als auch die Atmosphäre. Das sind nachweisbare Fakten. Die Menschheit hat jetzt noch die Chance, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. So ernst ist er auch wieder nicht. Es gab immer schon wärmere Perioden, die durch die Natur hervorgerufen wurden. Nach der Eiszeit hat sich doch niemand darüber beschwert, dass es wärmer wurde, könnte man scherzhaft sagen. Lassen Sie bitte den Scherz. Für die Erderwärmung ist nur die Menschheit verantwortlich. Wir alleine sind an der Zerstörung unserer Umwelt schuld, selbst wenn wir es nicht zugeben wollen. Die Ursachen sind in der fossilen Verbrennung und der Viehhaltung zu suchen. Irreversible Vorgänge soll es schon bei einer weiteren Temperaturerhöhung von 2 Grad geben. Alle Länder müssen sich verbünden und sie müssen sich an das Klimaabkommen halten. Das wärmere Klima kann aber auch Vorteile haben. Getreideernten nehmen zu, in Ungarn kann jetzt auch zum Beispiel Kiwi angebaut werden. Und sie sollten sich nicht auf Klimadiagnosen verlassen, die durch Computerprogramme erstellt werden. Nein, ich verlasse mich auf Klimaforscher. Wenn andere das Problem als unrealistisch oder übertrieben erleben, wird die Klimaforschung in Frage gestellt. Wissenschaftler sind sich einig, dass die Ursache für den Klimawandel in der Zunahme von Treibhausgasen liegt. Nicht jeder Politiker erkennt das Phänomen als reales Problem an. Und wenn doch, tun sie nichts dagegen. Daraus folgt, dass uns noch keine Naturkatastrophe bevorsteht. Der politische Druck ist groß. Das muss man klar sehen. Wenn sich Politiker dafür einsetzen, kommt das als positive Nachricht bei den Menschen an. Nur Industrieländer und Öllobbys wollen abstreiten, dass wir was sofort unternehmen müssen. Es müssen Hunderte von Millionen Euro in den Klimaschutz gepumpt werden. Denn eine Katastrophe vorzubeugen, kostet immer noch weniger als die Schadenbeseitigung. Letztendlich geht es doch nicht ums Geld. Aber wenn wir es so weitermachen, vernichten wir unseren Planeten.